Spanisch und Italienisch. Spanisch auf Yolanda, gesungen vom Engländer Robert White. Italienisch das Lied Deep Down, geschrieben übrigens vom großen Ennio Morricone, mitenthalten auf dem letzten Album Alpha Bravo Charlie. Der Münchner Moulinets, die singen regelmäßig mehrsprachig, Deutsch, Englisch und eben gehört Italienisch. Jetzt wieder was mit Akzent. Nico, auf der Plattenhülle als Chanteuse bezeichnet. Nico aus Köln, bürgerlich Christa Päffgen. Auf dem ersten Album der New Yorker Velvet Underground, Femme Fatale.